Eine schaurige Geschichte und das Schicksal einiger Schriftsteller. Die Schriftsteller, die es wagten, in das Geheimnis des jüdischen Problems auf die eine oder andere Weise einzudringen, sind vernichtet worden. Sei es physisch, wie der kürzlich geschehene Mord an François Duprat in Frankreich, des Dichters Robert Brasillach zu Ende des letzten Krieges, oder durch Verschweigen oder Vergessen des ganz Großen wie Knut Hamsun, Nobelpreisträger für Literatur, Luigi Pirandelli, Anhänger des Faschismus, der heute an den Bühnen der Welt nicht mehr gefragt ist, und Ezra Pound. Wer erinnert sich noch daran, dass es einen wunderbaren Romanschriftsteller mit Namen Knut Hamsun gab, den heidnischen Sänger der nordischen Wälder, seinem Norwegen? Wer hat es gewagt, Ezra Pound den Ehrenplatz zuzuweisen, der ihm zustand? Wer hat seine wahre Biografie geschrieben? Ich war es, der das einzige Denkmal eingeweiht hat, das es heute in der Welt zum Gedenken an diesen großen Dichter und Kameraden gibt, in der sehr alten spanischen Ortschaft Medinaceli. Doch ich weiß nicht, ob dieses sich noch dort befindet, weil dieselben, die dazu beigetragen hatten, es zu errichten, nicht einmal wussten, wer Ezra Pound war. Und Louis Ferdinand Celine und Francis Parker Jockey, verstorben in einem Gefängnis der Vereinigten Staaten? Das Verfahren ist nicht neu. Ein tödliches Schicksal stürzt sich auf die wenigen unvernünftigen Schriftsteller, die es gewagt haben, in dem mysteriösen Abgrund der internationalen Verschwörung des Judentums zu rühren. Seit den klassischen Zeiten ist solches bekannt. Wie viele grundlegende Werke mögen verschwunden, wie viele Menschenleben wohl vernichtet worden sein, wie viele tiefgehende Wahrheiten werden uns immer unbekannt bleiben? Dort in der Bibliothek von Alexandrien verschwand das Wesentlichste. Danach die 40.000 Bände aus dem Schloss der SS in Wewelsburg. Im Alter von 63 Jahren, am 8. November 1878, starb der bekannte Schriftsteller Sir John Radcliffe. Er hat etwa ein halbes Hundert zu seiner Zeit viel gelesene Romane geschrieben. Einige Titel sind Sebastopol, Nena Sahib, Puebla und so weiter. Der wahre Name dieses Schriftstellers lautete jedoch Hermann Goetsche. Er war kein Engländer, sondern Deutscher und hatte nur dieses literarische Pseudonym gewählt. 1868 veröffentlichte er seinen letzten Roman Biarritz, 10 Jahre vor seinem Tode. Nach diesem Werk hat er nichts mehr geschrieben. Mehr noch, das Schweigen breitete sich um ihn aus. Was war geschehen? In diesem letzten Buch gibt es ein sehr sonderbares Kapitel mit der Überschrift »Auf dem jüdischen Friedhof in Prag«, das von einem anderen Schriftsteller in einer kleinen Broschüre vor dem letzten Krieg wiedergegeben worden war. Woher hat Radcliffe oder Goetsche die Dokumentation, um dieses Kapitel schreiben zu können? Noch waren die Protokolle der Weisen von Zion nicht in der Welt bekannt, und Achat Ha'am selbst hatte seine Ideen in Russland noch nicht zu erkennen gegeben. Radcliffe berichtete uns von einem kabbalistischen Sanhedrin, einer Ratsversammlung, der 1761 stattfand. Dort hatte der Vertreter des Stammes Ruben, Isaac Beilhacke, von der Freimaurerei als das Machtinstrument im Dienste des Judentums, um sein Streben nach der universalen politischen Herrschaft zu erlangen, gesprochen. Also hatte Goetsche vorausgesagt, was allein im Jahre 1897 auf dem Kongress in Basel verkündet worden war und was uns durch die Protokolle der Weisen von Zion bekannt wurde. Die Freimaurerei ist das Instrument, durch welches wir die universale Vorherrschaft erlangen. Der im 18. Jahrhundert, 1761 stattgefundene kabbalistische Sanhedrin ist der vierte Sanhedrin. Der fünfte kabbalistische Sanhedrin fand 1851 statt. Die Summe beider Jahreszahlen ergeben dasselbe, nämlich die Zahl 15, deren Summe ihrerseits 6 beträgt, die jüdische Zahl, die der 6 Millionen des Holocaust. Der sechste kabbalistische Sanhedrin hätte 1941 stattfinden müssen, weil die Summe dieser Jahreszahl wiederum 6, die doppelte 6 ergibt, weil es der sechste Sanhedrin ist. Es sollte der endgültige sein, der den Sieg und die Herrschaft über die Welt kennzeichnet, mit der Wiedereroberung Jerusalems, des jüdischen, irdischen Chakra. Es war 1941, als Vicente Huidobro mir mitteilte, dass Hitler verloren sei. In dem Jahr verbanden sich alle irdischen und außerirdischen Kräfte des Herrn der Finsternisse und seiner Anhänger gegen den Führer und Deutschland. Die Befehle wurden bis zum letzten Winkel des Universums gegeben. Wo mag der 6. Sanhedrin stattgefunden haben? In Prag kann es nicht gewesen sein, weil dieses von den Deutschen besetzt war. Wir wissen es nicht. Am wahrscheinlichsten ist, an irgendeinem Ort der Vereinigten Staaten. Der 5. Sanhedrin wurde, laut Radcliffe, auf dem jüdischen Friedhof von Prag durchgeführt, an dem Grab des großen Meisters der Kabbala, Simeon ben Jehuda. Dort ist Bilanz gezogen worden seit der Durchführung des 4. Sanhedrins im vorangegangenen Jahrhundert. Die Vertreter der 12 Stämme Israels haben sich über das Erreichte gefreut, das für die jüdischen Erwartungen so außergewöhnlich gut war. Und es wurden die Anweisungen für die nächsten 100 Jahre erteilt, bis zur Wiedererrichtung des Thrones Israel über die Welt. Dies könnte beinahe mit den Protokollen der Weisen von Zion übereinstimmen, sodass man geneigt ist anzunehmen, dass Achataam, Ginsberg, über diese Weisungen unterrichtet gewesen sein musste. Ich habe den jüdischen Friedhof in Prag besucht, ein nationales Denkmal für den tschechischen Marxismus. Dort wollte ich das Grab des Rabbi Löw sehen, der Gustav Meyrink als Inspiration für seinen außerordentlichen Roman »Der Golem« gedient hat. Die Legende behauptet, dass dieser Rabbiner einen Golem geschaffen hatte in der Zeit, als Prag das Zentrum von Alchemisten war, das auch von John Dee und seinem Medium Kelly besucht worden war. Auf dem Grab dieses Rabbi, hier kann man sehen, dass entgegen aller im Umlauf befindlichen Verleumdungen die Nazis während der Regierung Heydrichs in Prag den jüdischen Friedhof und seine Gräber unangetastet ließen, liegen immer kleine Steinchen als Zeichen der Ehrerbietung, die die Juden dort dauernd vornehmen. Radcliffe beschreibt den 5. Sanhedrin folgendermaßen: